Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, dieses Familienfest vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch sprechen über besondere Familienfeste, wo etwas Besonderes vorgefallen ist. Das kann ein Geburtstag sein, das kann eine Weihnachtsfeier, ein Weihnachten sein, das kann eine Beerdigung sein, eine Hochzeit, was auch immer. Oftmals sind Familienfeiern Begegnungsstätten, wo üble Dinge passieren, heftige Streitereien, vielleicht aber auch sehr schöne Sachen. Vielleicht ist auf eine Familienfeier mal etwas offenbart worden, was euch völlig aus den Socken gehauen hat. Vielleicht seid ihr aber auch mit eurem Bruder, eurer Schwester so sehr aneinander geraten, dass bis heute irgendwie Funkstille herrscht. Vielleicht, es gibt ganz viele Sachen, was auf Familienfeiern passieren kann. Besonders Weihnachten, was man immer so hört. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dieses Familienfest vergesse ich nie, dann meldet euch unter 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder meldet uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin, die ich heute begrüße, ist die Margret und Die ist 69. Morgen, Margit. Ja, hallo, guten Morgen. Die Stimme klingt ja fast wie 39. Oh. Da habe ich mich ja fast gar nicht vertan. Ja, da hat sich schon manch einer vertan. Ja, aber in der Tat klingt die viel jünger. Ja. Meine Liebe, du hast zum Thema Familienfeste angerufen. Ja, das liegt schon sehr lange, lange zurück. Ja. Das war mein 8. Geburtstag. Oh, das ist dann aber wirklich lange. Ja, ja, 45. Ja. Im April 45, kurz vor dem Zusammenbruch. Ja. Das war mein Geburtstag, da wollte ich mit meinem jüngeren Bruder, der war damals 6 Jahre alt, zum Garten und noch ein paar Blumen holen für den Geburtstagstisch. Mhm. Der Besuch war praktisch schon weg. Mhm. Wir sind einen Tag vorher zurückgefahren nach Berlin, meine Tante war da, aber weil diese Kriegshandlungen da bevorstanden, waren die schon wieder weg. Aber wir wollten mit meiner Mutter und Opa und was so da war, ein bisschen Kaffee trinken. Und dafür hatten wir im Garten Veilchen und das erste Jahr blühten die weiß. Mhm. Die weißen Veilchen, die wollte ich für meinen Geburtstagstisch holen. Mhm. Und auf dem Weg dahin gingen wir auf der Bundesstraße, also ich war auf dem Fußweg, weil ich ja die große Schwester war. Ja. Mein Bruder lief auf dem Sommerweg, war ja neben der Bundesstraße, war ja so ein Sommerweg, wo die Pferdegespanne, die Ackerwagen und so gefahren sind. Da lief mein Bruder hinterher und guckte bei den Zigeunern, die da noch lagerten. Mhm. Und dann kam ein LKW, ich habe ihn gerufen und ich sehe ihn noch wie heute vorm LKW stehen. Mhm. Und habe geschrien, der LKW fuhr weiter, hielt dann an, er hat nachher gesagt, er hat das gar nicht mitgekriegt, nur durch mein Schreien ist er aufmerksam geworden. Und dann lag mein Bruder, der Anhänger vom LKW hat ihn praktisch überrollt, über den Kopf. Und das war der Anblick, der mich ziemlich beschäftigt hatte. Der dich ein ganzes Leben lang wahrscheinlich nicht loslässt. Ja. Ist der Bruder dann verstorben? Der war sofort tot. Der war sofort tot. Ja, ja, der Kopf war platt. Mhm. Oh. Ne? Wenn so ein LKW so ein Rad über den Kopf rollt von so einem Kind. Ah Gott, wie schrecklich. Da warst du 8 Jahre und hast das gesehen, in deinem 8. Geburtstag. Ja. Mhm. Und damals war ja gar nicht, dass man das psychologisch aufgearbeitet hat und so. Ne? Was war denn dann? Da hast du dieses furchtbare Unglück gesehen. Der Krieg war am Toben. Übrigens, Zwischenfrage, gab es da Zigeuner in der Zeit? Ja, ja, dein Kollege hat eben auch schon gefragt. Ja, ich war gerade. Ja, die waren unterwegs irgendwie, die wurden ja auch hin und her getrieben. Ach so, als Flüchtlinge auch, ja. Dann siehst du diesen furchtbaren Anblick, dein Bruder tot und so ein Anblick, der Kopf ist platt. Was hast du denn da gemacht als kleines Mädchen? Ich bin nach Hause gerannt, der LKW-Fahrer hat mich dann sofort nach Hause geschickt, ne? Mhm. Und er ist wohl auch mitgekommen und dann ist mein Großvater mit dem Handwagen um eine Cousine von mir, das hat sie mir später erst erzählt, dass die war damals 14. Mhm. Die ist mit meinem Großvater und dann haben sie meinen Bruder eingeladen in den Handwagen. Gab ja nicht Polizei, sowas. Krankenwagen gab es alles gar nicht. Nee, war ja alles nicht. Ja. Nein. den toten kleinen Jungen in Kandkarren gelegt? Ja. Und dann? Und dann haben sie ihn in die Leichenhalle gebracht. Ja. Davon habe ich aber alles gar nicht mehr so mitgekriegt. Wie verlief denn dann dein Geburtstag noch? Och, das war vergessen. Das war völlig vergessen, ist mir klar. Ja, da waren natürlich alle Leute, alle verzweifelt in der Familie. Ja. Und wo setzen deine Erinnerungen dann wieder ein? Die sind praktisch, das ist alles, habe ich verdrängt oder das habe ich, ist versickert bei mir. Ich habe ja dann später geheiratet, habe Kinder gekriegt. Und 1973 ist mein Sohn mit 5 Jahren auch vom Auto überfahren. Und in dem Moment, wo der Arzt mir im Krankenhaus sagte, wir konnten nichts mehr für ihn tun, da sah ich meinen Bruder wieder vor mir liegen. Die ganzen Jahre war das praktisch weg, das Erlebnis. Und in dem Moment war das wieder so gegenwärtig, dass mir gleich die Knie wegsackten. Ja. Die Schwester sprang zu, wollte mir eine Spritze geben und so weiter. Ja. Das heißt, damals wurde dann, also als das mit deinem Bruder passierte, an deinem damaligen 8. Geburtstag, wurde in der Familie in den Tagen, Wochen, Monaten darauf auch nicht viel darüber gesprochen? Oder kannst du dich daran nicht erinnern? Ging ja nicht. Da kam die Front näher. Na ja, klar. Ja, sicher. Dann war, ich weiß, die Beerdigung, ich durfte nicht mal mit. Neben unserem Haus war so ein kleines Wäldchen, da saßen damals schon die Engländer. Die deutsche Front war noch nicht durch, aber die Engländer saßen da schon. Also es war Kriegshandlung auf der ganzen Linie. Ist dieser Bereich, wo dein Elternhaus stand, war das dann DDR? War das Ost? Nein. Das war in der Lüneburger Heide. Ach so. In Uelzen. Und Uelzen ist ein Eisenbahnknotenpunkt gewesen, wo die ganzen Züge nach Osten durchgingen. Ah ja, verstehe. Nicht? Und war hart umkämpft. Als das dann mit deinem Sohn passiert ist, was du gerade gesagt hast, ist das denn für dich doppelt schwer gewesen, weil dann die Erinnerungen wieder hochkamen an deinen Bruder und den Schmerz zu verkraften, dass dein Kind tot ist? Ja, kann ich sagen. Also ich habe in dem Moment mich gesehen, wie ich damals als Schwester reagiert hatte. Und ich habe gedacht, für deinen Sohn kannst du nichts mehr tun. Ja. Aber für deine Mädchen. Ja. Für deine anderen Kinder. Ich hatte ja noch einen Sohn, einen größeren, der war 10 Jahre älter, und 2 Mädchen dazwischen. Ich habe gedacht, du musst jetzt für deine Mädchen sorgen, dass die das nicht so, dass das nicht bei denen so hängen bleibt wie bei dir. Ja. Aber es ist natürlich völlig verständlich, weil die Leute damals andere Sorgen hatten, als sich um einen Kinderpsychologen zu bemühen, den es wahrscheinlich gar nicht gab. Es tobte der Krieg und es war Chaos überall, ne? Genau. Das war. Aber das ist das Familienfest, was dir natürlich verständlicherweise für immer in die Erinnerung gebrannt ist, ne? Ja. Und weißt du, das Schlimme ist jetzt momentan wieder, seit ein paar Wochen habe ich das, ich habe eine Enkeltochter. Und die wird im Juli 5 Jahre alt. Ach, jetzt denkst du mit 5. Und jetzt habe ich Albträume. Ich sag mir, das ist ja nicht ein Gesetz der Serie, dass ich das wiederholen muss. Nein. Aber ich habe Albträume, dass ich jetzt so ein kleines Kind habe dafür die Verantwortung und dem passiert immer was. Erzählst du das deiner Tochter? Und ich kann mit ihr nicht drüber sprechen, weil sie selber Panik hat. Sie verbietet der kleinen Fahrrad zu fahren. Ja. Und dann sagt sie, ich habe Angst. Ja. Natürlich darf man das auch nicht übertreiben, ne? Da macht man ja ganz viel falsch und man überträgt ja auch so eine extreme Angst an so ein Kind und dann wird das Kind wieder ängstlich und dann, weil es so ängstlich ist, passiert vielleicht wieder was. Genau. Da muss man irgendeine Technik finden, um das irgendwie abzubremsen, dass man sich da ein bisschen im Griff hat. Ja. Würde ich gerne mal dich weiterreichen an meine Psychologin. Vielleicht hat die so einen Trick für dich bereit, was du da tun könntest. Ja. Da danke ich dir sehr herzlich für deinen Anruf, Margret. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Ich habe schon öfter mal deine Sendung gesehen. Ja. Und gestern Abend, da war ich zufällig wach, weil ich nicht schlafen konnte. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, muss man versuchen. Und hat gleich geklappt, wunderbar. Hat geklappt, ja. Dann legst du bitte auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt, dieses Familienfest vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch über besondere Familienfeste sprechen, wo etwas ganz Erschütterndes passiert ist, Trauriges passiert ist, etwas, was euch vielleicht auch sehr empört hat, passiert ist oder vielleicht auch etwas ganz Tolles passiert ist, von dem ihr dann auch sagt, na, das vergesse ich nie. Und wenn ich 100 Jahre alt werde, habe ich genau das in Erinnerung, was damals bei dem Geburtstag, an dem heiligen Abend oder bei der Hochzeit, bei der Beerdigung passiert ist. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Alexandra ist jetzt mein nächster Gast. Hallo Alexandra. Ja, hallo. Alexander, entschuldige mal bitte, muss mal meine Regie sagen, dass ich die Leitung 1 nicht rausgenommen habe. Macht ihr das mal bitte, das kann ich jetzt hier nicht machen. Okay. Alexander, schön, dass du da bist. Ja, hallo, finde ich auch. Ja, du hast dich auch zu unserem Thema dieses Familienfest vergesse ich nie gemeldet. Ja. Warum? Ja, meine Vorgängerin hat ja gerade schon was zu ihrem Geburtstag erzählt. Mhm. Also für mich geht's da auch um meinen Geburtstag. Es ist jetzt fast 9 Jahre her, es war mein 25. Geburtstag und an diesem 25. Geburtstag hat sich ja die Lebensgefährtin meines Bruders umgebracht. An deinem Geburtstag? An meinem Geburtstag. Wie hat sie es gemacht? Sie ist von einer Autobahnbrücke gesprungen. Ah. Und wie habt ihr es erfahren? Saßt ihr alle bei Kaffee und Kuchen und dann kam der Anruf oder wie kann man sich das vorstellen? Wir haben es so erfahren, dass mein Bruder kam mittags nach der Arbeit nach Hause. Wir wollten also ab Nachmittag schon alle groß zusammen feiern, haben auch am Vorabend zu viert noch wir vier, also ich mit meinem Partner und die beiden zusammen alles ja organisiert, Kuchen gebacken, den Abend geplant. Das auch noch. Genau und ich war dann vormittags noch arbeiten und als ich dann nach Hause kam, hat mein Bruder mich angerufen und er erzählte nur, er hätte einen Abschiedsbrief auf dem Tisch gefunden, in dem nur kurz stand, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich liebe euch alle, es tut mir sehr leid. Und ja, und das Schwierige dabei war dann auch noch, dass die beiden nicht verheiratet waren und er erstmal auch keine Auskunft bekommen hat. Also, aber er wusste ja noch nicht, was sie gemacht hat. Er hatte nur den Brief da liegen und wusste nicht, wo ist sie, was hat sie getan? Ganz genau. Nach wie vielen Stunden habt ihr das denn erfahren, was sie getan hatte? Wir haben es nach circa 1,5 Stunden erfahren. Doch, so schnell dann. Mhm. Ja, wir haben erstmal alle Krankenhäuser durchtelefoniert. Ja. Und als indirekter Angehöriger bekommt man halt nicht direkt Auskunft. Und von einer Brücke gestürzt. Genau. Und nach 1,5 Stunden haben wir dann über die Polizei erfahren, dass sie wohl von der Brücke gesprungen ist und wir haben das Krankenhaus erfahren, in dem sie eingeliefert worden ist. Und war unten ein Fluss? Ist sie in ein Gewässer gestürzt? Nein. Es ist ein großes Autobahnkreuz gewesen und sie ist dann unten auf die Straße auch. Das heißt, sie war natürlich sofort tot? Ja. Nein, sie war nicht sofort tot. Sie hat circa noch 1 Stunde gelebt. Ist sie auf die Autobahn auf die Straße, ja. Die Stelle war insgesamt auch nur 12, ja, nur in Anführungsstrichen, aber es waren 12 Meter. Ist dann auch noch ein Auto irgendwie über sie gefahren, oder? Das nicht, nein. Das nicht, aber sie ist recht vorangefahren mit ihrem Auto, ist ausgestiegen und hat sich dann sofort von der Brücke gestürzt. So, ich kann nicht mehr, hat sie geschrieben. Was war los? Was hat sie bedrückt? Das wissen wir im Nachhinein nicht genau. Was ahnt ihr? Also, sie war kurz davor, ihre Ausbildung abzubrechen. Mhm. Wir wissen, dass sie da einen großen Druck gehabt hat, Zukunftsängste gehabt hat. Und ich sag mal, es ist halt bis heute so, dass mein Bruder sich da eine sehr, sehr große Schuld gibt. Weil? An dem Ganzen. Ja, weil er das Gefühl hat, er hat ihr nicht helfen können. Wusste er denn vorher, wie sehr sie das belastet, diese Ausbildungs... Wobei ich ja immer glaube, das reicht doch nicht aus, um sie das Leben zu nehmen. Da muss ja noch mehr sein. Ja, genau. Und das genau haben wir nicht erfahren. Und wie war das denn? Auch. Und werdet ihr auch nicht erfahren, meinst du? Denke nicht, nein. Wie war das denn an dem Abend? Du sagst, ihr habt da zusammen vorbereitet und Kuchen gebacken und so etwas. In welcher Stimmung war sie? Völlig normal. Völlig normal, so wie du sie, wie lange kanntest du sie schon? Wie lange waren die zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre, ja, dann lernt man sich ja schon ziemlich gut kennen. Und wir hatten sehr intensiven Kontakt, ja. Das heißt, zwischen dir und ihr war auch schon eine gute Verbindung entstanden? Ja, Jawohl. Fast eine Freundschaft. Ja, das kann man sagen. Ja. Und da hast auch du nichts gemerkt an dem Abend? Nein, auch ich habe nichts gemerkt, weil ich sagen muss, ich bin auch noch Krankenschwester und selbst da, also selbst das habe ich nicht absehen können. Das heißt, ganz tief in ihr ist da irgendetwas entstanden und hat etwas gebrodelt, was sie sehr, sehr gut kaschiert hat nach außen. Ganz genau, ja. Und vielleicht war schon an dem Abend die Entscheidung gefallen, ich werde es jetzt bald tun. Das weiß ich nicht genau, weil wir vermuten schon, oder für mich denke ich, dass es eine Kurzschlusshandlung gewesen sein muss, weil sie hat morgens auch noch Dinge getan wie frisches Brot und Teilchen gekauft und solche Sachen und ist dann mittags losgefahren. Glaubst du, dass dein Bruder etwas übersehen hat? Nein. Definitiv nicht. Du glaubst auch, dass sie so verschlossen war, dass sie das so tief in sich getragen hat, diese Spannung, dieses Unglück, was immer es gewesen sein mag, dass keiner eigentlich eine Schuld trägt. Aber natürlich macht man sich, klar, würde ich auch machen, als Partner macht man sich Vorwürfe. Ja. Selbst wenn man, wenn alle Umwelt sagt, nee, da war wirklich nichts, dennoch denkt man drüber nach. Man lässt vielleicht viele Situationen Revue passieren aus der Vergangenheit und denkt, ja, vielleicht war sie da so ein bisschen anders und da. Aber ich glaube, dass es wirklich auch Fälle gibt, habe ich hier auch schon gehört, wo die allerengsten Angehörigen, auch die Partner, wirklich nichts merken konnten. Weil die Menschen so verschlossen sind in ihrem Unglück und dann irgendwann so etwas tun. Ja. Manche hinterlassen nicht mal einen Brief. Sie hat immerhin noch einen Brief hinterlassen. Genau, wer hat diesen Brief hinterlassen? Und ja, also ich habe es zum Teil irgendwann auch mit einer Art von Wut verarbeiten können. Nach Jahren, wo ich mir einfach dann auch zum Teil gesagt habe, sie ist gegangen, sie hat uns alleine gelassen. Ja, und das ist immer der Punkt, dass man auch eine Wut hat. Ne? Damit habe ich zum Teil ein bisschen verarbeiten können, aber ich sehe halt immer noch meinen Bruder und hat er denn inzwischen nach 9 Jahren immer noch diese Schuld. Hat er denn inzwischen eine neue Beziehung? Er hatte zwischendurch noch eine anderthalbjährige Beziehung, die beendet, also die dann geendet hat, aber er ist nach wie vor, also. Ich könnte mir vorstellen, wenn einem sowas passiert, dass man auch immer Angst hat, wenn in einer neuen Beziehung, dass das normal passieren könnte. Genau. Ja. Obwohl es wahrscheinlich absurd ist, aber die Angst ist irgendwie irrational da. Genau, so erlebe ich ihn. Also, dass er für mich schon sehr große Bindungsängste hat und da wirklich erst. Alexander, wie war denn dann, wie ist der Geburtstag dann weiter verlaufen, der Nachmittag und der Abend? Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Nachdem ihr diese schreckliche Nachricht dann bekommen hattet? Also, diese schreckliche Nachricht habe ich ja dann von meinem Bruder selbst noch bekommen, als er dann in dieses Krankenhaus gefahren ist. Er hat mich dann aus diesem Krankenhaus angerufen und hat mir dann gesagt, sie ist verstorben, sie ist wirklich tot. Wir konnten das erstmal nicht ganz glauben. Ich wollte in dieses Krankenhaus fahren, aber er hat zu mir gesagt, nein, ich möchte mich alleine von ihr verabschieden. Und daraufhin habe ich dann quasi die Zeit genutzt, alles abzusagen. Oder beziehungsweise ich habe meine beste Freundin angerufen, die dann alles Weitere für mich abgesagt hat. Und habe dann nur noch meinen Bruder aus dem Krankenhaus abgeholt und habe dann meinen Bruder aufgefangen und ja. Und war dann zusammen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn du Geburtstag hast, dass natürlich dieses Erlebnis auch dir in Erinnerung kommt, ne? Ganz genau, das ist es. Also auch wenn dein Bruder dann dich besuchen kommt, dass ihr euch in die Augen guckt und ihr beide wisst genau, an was ihr denkt. Ja, so ist es schon. Also der 30. war dann so der erste Geburtstag, wo ich versucht habe, da mal richtig wieder zu feiern. Und wo ich auch ganz gut feiern konnte, wo er auch das erste Mal wieder bei der Feier anwesend war, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Natürlich nicht in dem Sinne mitgefeiert hat, aber... Wenn ihm das so sehr zu schaffen macht, du bist Krankenschwester, sagst du, kannst du ihm nicht versuchen, eine professionelle Hilfe zu vermitteln oder ihn heranzuführen, dass er das macht, dass er zu einem Psychologen, einem Arzt geht, einem Psychiater geht? Versuche ich immer wieder. Will er noch nicht? Will er nicht. Will er nicht. Ja, gut, das muss er natürlich dann für sich entscheiden. Das kannst du ihn, du kannst es nicht bestimmen. Ja, ganz genau. Das ist also, wir haben sehr oft drüber gesprochen und sprechen auch immer wieder sehr oft drüber. Haben seitdem natürlich auch ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Er hat halt die Zeit danach bei uns gewohnt und die Wohnung auflösen, alles. Das war natürlich auch glaube ich, sehr schön. Sehr schön. Ein heftiger Schritt. Ja, ein ein Schock ohnegleichen ist das ja, der da über einen kommt, wenn man so etwas erlebt. Genau. Liebe Alexandra, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Schöne Grüße an deinen Bruder und alles Liebe und alles Gute euch. Werde ich ihm bestellen. Tschüss. Alles klar, tschüss. Danke auch. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Eva. Eva ist 79. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Guten Morgen, Eva. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Freue mich, dass du da bist. Ja. Zu unserem Thema. Genau, das Familienfest. Also, ich wollte heiraten. Mhm. Meine Schwiegermutter war sehr krank. Und dann wollten wir das verschieben. Ja. Aber der Arzt und der Pastor haben gesagt, nein, jetzt erlebt es noch. Ja. Wir sind also in die Kirche, ja. Kamen aus der Kirche, haben noch ein Foto vorm Haus gemacht, ja. Gehen die Treppe rauf, stehen alle Mann vorm Bett. Ja. Sie guckt uns an, macht die Augen zu und schließt sie für immer. Als ob sie sagen wollte, Gott sei Dank, ich habe den Letzten unter der Haube, jetzt kann ich getrost gehen. Also sie wusste, dass ihr in der Kirche wart? Ja, ja. Und ihr seid dann zurück ans Sterbebett quasi gegangen? Ja, genau. Und da war sie auch noch in ein paar Sekunden ganz klar im Kopf, oder? Ja, wieder klar im Kopf. Wieder klar im Kopf, ja. Und dann saßen wir unten beim Essen. Mhm. Dann ging der Schlüssel im Schloss. Da haben sie uns eingeschlossen und haben den Sarg an uns vorbeigetragen. Gott, also das war nur wirklich eine Hochzeit mit Hindernissen. Aber wirklich. Wann war das? In welchem Jahr? 1950. Das war deine Hochzeit 1950. Das war meine Hochzeit. Der Todestag der Schwiegermutter. Und der Hochzeitstag ist immer der Todestag immer der Schwiegermutter. Wie konntet ihr denn diesen Hochzeit? Wie alt ist die Schwiegermutter geworden? Etwas über 60. Was ja kein Alter ist, aber da in der damaligen Zeit. Ja, die hatte Krebs. Ja, ja. Konntet ihr denn dieses Hochzeitsfest dann überhaupt noch irgendwie weiter feiern, in Anführungszeichen? Nein. Wir haben zwar zusammen gegessen, aber es war keine Hochzeitsstimmung und keine Feier und in dem Sinne. Mhm. Und dann haben wir, die beiden Brüder meines Mannes waren Bäcker und Konditor, die haben den 79 Kuchen gebacken für Donnerstag für die Beerdigung, weil das ganze Dorf zur Beerdigung kam. Ach so. Das ist ja logisch. Mhm. Das war ja nun... Sowas gab es ja nicht immer. Hm, eine Hochzeit und ein Todestag in einem. Aber dann war jedes Jahr, wenn ihr euren Hochzeitstag feiern wolltet, konnte man den ja eigentlich gar nicht feiern. Wir haben ihn noch nie gefeiert. Die Silberhochzeit haben wir zwar gefeiert, aber dann außer sonst keinen Hochzeitstag. Hm. Bist du mit deinem Mann noch zusammen? Nee, mein Mann ist schon 25 Jahre tot. Hm. Wie war das denn für ihn, wenn die Mutter stirbt? Das ist ja schon... Etwas sehr, sehr dramatisch. Er war der älteste Sohn. Also er hat auch mitgeholfen, die anderen Geschwister großzuziehen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, mein Mann war sehr verschlossen. Ja. Also er hat nie darüber gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für ihn auch nicht so einfach war. Mhm. Wie hast du das so als junges Mädel damals empfunden? War das ein schlechtes Omen oder war es irgendwie auch... Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Man hat mir, wir haben den Tag vorher, vor der kirchlichen Trauung, habe ich meiner Schwiegermutter noch, sie hatte wie gesagt Krebs und hat immer so einen gelben Schaum um den Mund gehabt. Mhm. Dann habe ich den gelben Schaum weggewischt und dann haben die mich alle ausgeschimpft. Wie kannst du nur, wer den Schaum wegwischt, der stirbt nach. Ich heute noch. Das war ein blöder Aberglaube. Das glaube ich, fahre ich nicht. Ja, das haben die damals zu dir gesagt. Ja. Obwohl es für die Frau wahrscheinlich eine Erleichterung war, dass der Schaum weg war. Ja, natürlich. Natürlich. Mhm. Hattest du, ich frage es jetzt mal so, das wäre nur zu menschlich, war da in all der Trauer auch so ein bisschen, ja, Wut, die hatten jetzt ist meine Hochzeit versaut? Nein, es war... im Grunde genommen war es Erleichterung, weil wir ja wussten, dass sie todkrank war. Mhm, und wie gesagt, wir wollten ja deshalb schon die Hochzeit verschieben. Mhm, aber das war in einem Dorf. Und wir hatten ein Zimmerchen beim Bürgermeister ausgesiedelt aus dem Sudetenland. Also es war alles schon sowieso. Mein Mann war in Luxemburg als Kriegsgefangener. Mhm. Und ich habe in Luxemburg gearbeitet. Da haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und wir hatten schon die Standesamtliche hatten wir bei mir zu Hause gefeiert. Und die kirchliche eben bei seiner Mutter, weil sie eben nicht mehr transportfähig war. Also wir wussten, dass es zu Ende ging. Eigentlich war es ja sogar noch eine sehr schöne Fügung, dass ihr eben habt nicht verschoben, sondern ihr seid quasi dieser Krankenfrau entgegengekommen. Dass sie ja, das sagte der Arzt ja, auch. Damit sie das noch erleben könnt. Noch erlebt. Ja, das war eigentlich ein sehr weiser Ratschlag, zu sagen, machen Sie es jetzt. Ja. Und vielleicht war das für sie in ihrer schwersten oder in ihrer letzten Sekunde noch ein Glück, eine Genugtuung. Ja, sie hat wirklich so geguckt, als ob sie sagen wollte, Gott sei Dank, der Letzte ist unter der Haube. So hatte man das Gefühl, als sie uns alle angeguckt hat. Ja. Das war das Familienfest, was du nie vergisst. Ja, das ist wirklich ein Familienfest, das man nicht vergisst. Das glaube ich, das glaube ich wirklich. Denn, das, ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, dass es viele Fälle so gibt. Das glaube ich auch nicht. Das ist ganz, ganz selten. Ganz ungewöhnlich. Ja. Liebe Eva, danke dir für deinen Anruf. Ja, und schönen Dank für deine schöne Sendung. Ich höre die jede Nacht. Ja, ich hier kann ich nicht einschlafen. Vielen lieben Dank und dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Eva. Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heißt, ihr habt es ja mitbekommen, mittlerweile schon, dieses Familienfest vergesse ich nie. Ich möchte mit euch über besondere Erlebnisse, traurige oder auch sehr schöne, vielleicht auch sehr witzige oder schräge Erlebnisse reden, die ihr bei einem Familienfest mal erlebt habt. Weihnachten, Geburtstag, Beerdigung, Hochzeit, Silvester, wo man so zusammenkommt oder andere Feste, wo halt die Familie zusammenkommt, vielleicht auch ohne diesen äußeren Anlass. 0800 220 5050 oder meldet mir das einfach unter domian@wdr.de und bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Ich sage das immer wieder, die Stammzuschauer und Zuhörer werden sich ja manchmal denken, der redet das immer und immer wieder. Ich muss es leider tun, weil die Leute es vergessen. Und wir wollen euch ja wirklich dann auch schnell zurückrufen, gegebenenfalls. So, hier ist Käthe. Käthe ist 67. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen, Käthe. Guten Morgen. Ich wollte erzählen von meinem allerschönsten Fest, welches ich überhaupt gar nicht mitgemacht habe und das doch so außergewöhnlich war, dass ich das nie vergessen habe und das zu den schönsten Stunden meines Lebens zählt. Obwohl du es gar nicht mitgemacht hast? Obwohl ich es nicht mitgemacht habe. Ja, nun bin ich aber gespannt, was du erzählst. Ja, mein Neffe wollte heiraten und zwar eine Frau, die ein bisschen korpulent war. Ja. Und weil es ja immer schwer ist, für so eine Figur ein Kleid zu kriegen, hat sie mich gebeten, guck doch mal, vielleicht findest du irgendwas Nettes, was vorteilhaft ist für meine Figur. Ich bin also losgezogen und fand durch Zufall ein ganz wunderschönes. Sie zog es an, war begeistert und ich auch und sie kaufte das. Ihr wart also gemeinsam unterwegs, ihr beiden Frauen? Bitte? Ihr beiden Frauen wart gemeinsam unterwegs? Ja. Nein, ich fand es allein. Ach so. Ich fand das Kleid allein. Ach, dann hast du es dann mit nach Hause genommen? Und nein, ich habe sie nur aufgefordert. Ich sage, geh mal dahin, da hängt eins im Fenster. Ach, verstehe. Das würde meiner Meinung nach zu dir und deiner Figur passen. Ja, ja. Und sie war begeistert und hat es angezogen, wunderbar gefunden und es sah wunderschön aus und sie hat es gekauft. So, und dann wurde ich also zur Hochzeit eingeladen und war sehr stolz, dass ich da so ein bisschen mitgeholfen hatte. Und aber 14 Tage vorher wurde ich schwer krank. Und zwar am 8.8.88. Darum, dass der Termin, dieses Datum, das werde ich nicht vergessen. 8.8.88. Ja, und die Diagnose war Lymphdrüsenkrebs. Und der Arzt, der mich untersuchte, sagte, naja Gott, Sie haben vielleicht noch ein halbes Jahr bis ein Jahr zu leben. Und so ganz lapidar. Und ich war völlig verzweifelt und fuhr nach Hause und machte wie im Trance alles, was man so macht, ehe man abtritt. Ich kaufte einen Friedhof, ich regelte alles, ich habe alles versorgt, ich habe das Haus geputzt und wurde dann in eine Klinik gebracht, 100 Kilometer von uns entfernt, in eine Fachklinik für Lungenkrebs und Ähnliches in Zeidehaus nach Hannover. Zwischenfrage, hast du diese schlimme Diagnose für dich behalten oder hast du es auch den anderen in der Familie erzählt? Ich habe es überall erzählt. Ja. Ich habe eine wunderbare Großfamilie, liebe Kinder. Ja. Und habe es überall erzählt, unter Weinen und Weinen. Ich war völlig am Ende. Ich war ja erst 50 und ich wollte so gerne leben. Ich habe immer gern gelebt. Ja. Und war also völlig verzweifelt. So, dann kamst du in diese Klinik. Und dann kam ich in diese Klinik. Und zur Untersuchung, mir wurden Proben entnommen, der Hals wurde aufgeschnitten und es wurde von der Lunge und von Lymphdrüsen und so weiter, ich will es nicht ausführen, weiter, wurden also Proben genommen und dann begann die lange Wartezeit. Überstehe ich es, überstehe ich es nicht. Ich saß also dann im Garten und wir fütterten all die Patienten, die da saßen, fütterten die Eichhörnchen, die ganz zahm waren. Mhm. Und an dem Haus, wo ich wohnte, an dem ich immer saß, in der Nähe, da war die Leichenhalle. Mhm. Und wir haben jeden Tag die Särge gezählt, die da auf Rädern dran vorbeifuhren. Und wenn der Sarg auf dem Hinweg war, dann klapperte der Deckel und wir wussten, er war leer. Und war auf dem Rückweg, dann war der Deckel fest, er war fest. Kein schöner Eindruck, wenn man im Krankenhaus liegt und sowas sieht. Ja, ja, aber es passte zu unserem Zustand. Wir waren alle, die da saßen, alles verzweifelt und dem Tode nah und uns auch sehr nah. Jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte mit der Hochzeit und dem Kleid kommt. Ja, ja. Und ich bin also, sitze da also auch an einem Tag im Garten in der Sonne, am Tag dieser Hochzeit und sitze da wieder mal und weine. Und da kommt durch das Tor, was sonst für Autos gar nicht offen ist, kommt ein großes Auto gefahren. Es kommt näher und ich denke, das sieht aus wie das Auto meines Bruders. Mhm. Und dann hält das Auto vor mir, vor der Bank und mein Bruder steigt aus, macht den Wagenschlag auf und daraus steigt an dem Hochzeitstag die Braut und der Bräutigam. Ach, in vollem Hochzeitstag. Die Braut einen wunderschönen großen Hut auf und mein ausgesuchtes Kleid an. Und das war wirklich sehr reizend. Da, wo die Leichenwagen eigentlich kamen, kam der Hochzeitswagen, der Brauchzug. Ja, und die Braut steigt aus und hat in der Hand einen Korb mit Sekt und Gläsern. Super. Und wir fallen uns um Hals, wir haben gelacht und geweint. Und sie hat den Sekt aufgemacht und wir haben Sekt getrunken. Mhm. Und ich habe ihnen gratuliert und da hat die Braut zu mir gesagt, du kannst zu meiner Hochzeit nicht kommen und darum kommen wir zu dir. Wow. Die waren 100 Kilometer über der Autobahn gefahren am Hochzeitstag. Das ist aber eine nette Geste gewesen. Ja, das war unglaublich. Unglaublich. Das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert. Die Leute sind zusammengelaufen, weil sie sowas in dieser Klinik, denke ich, noch gar nicht gesehen haben. Das glaube ich auch, ja. Ja. Und sag mal, und da wir beide uns jetzt so munter unterhalten und du von 1988 redest, daraus schließt sich ganz scharf, dass du nicht gestorben bist. So ist das und ich bin putzmunter. Und dass du putzmunter bist und wieder gesund geworden bist. Ich bin wieder gesund geworden. Also das heißt, ich kann mit dem, was übrig geblieben ist, sehr gut leben. Und bin sehr positiv eingestellt und freue mich über jeden Tag, den ich lebe. Ich möchte 100 Jahre alt werden. Wie meinst du mit dem, was übrig geblieben ist? Ja, und da ist eine ganze Menge übergeblieben. Und wie meinst du das? Ist irgendwas abgenommen worden? Ja, also nein, das ist eine Immunsystemerkrankung, die immer so im Hintergrund ein bisschen brodelt. Aber unter Umständen nicht zum Tode führt. Ich verstehe. Und da ist also noch was, aber damit hast du dich arrangiert. Ja, und da wir alle irgendwann mal sterben müssen, nutze ich die Zeit. Ja. Und es ist schön zu leben. Die Welt ist so schön und die Sonne scheint und ich habe vor meinem Schlafzimmerfenster eine Nachtigall, die singt in der Nacht, der Flieder duftet und jeder Tag ist ein Geschenk. Und wenn man mal so krank war, dann weiß man das zu schätzen. Ja. Ja. Ich lebe aber ganz anders, ich lebe bewusster. Ja, und das hat auch angehalten seitdem. Seitdem immer zu. Manche Leute erzählen mir ich habe dann nach so einer schweren Erkrankung genau gedacht, wie du jetzt, Käthe, aber dann bin ich irgendwann doch wieder in den alten Trott gekommen. Das ist bei dir nicht so. Nein. Man bescheinigt mir allerseits, dass ich positiv eingestellt bin. Glaube ich auch. Ich lebe gerne, ich freue mich und im Kreise meiner Großfamilie, ich wohne bei meinem Sohn, der ganz lieb ist. Aber weißt du, diese Geschichte, dass die Hochzeitsgesellschaft da zu dir ins Krankenhaus gekommen ist, wo du so schwer kamst, finde ich so nett. Ja. Was für eine nette Verwandtschaft. Ja, die ist ungewöhnlich. Ja, wirklich. Die ist außergewöhnlich. Das hat dir vielleicht auch noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben. Ne? Ja. Sie hat mir sehr geholfen. Und nach dem Motto, mich hat man nicht vergessen, ich liege hier fast im Sterben, die kommen zu mir. Und da fahren immer zu die Totenwagen und jetzt kommt plötzlich die Hochzeitsgesellschaft. Ja, das war unglaublich. Filmreif ist das. Ja, das war unglaublich. Und darum, das werde ich nie vergessen. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und sie uns erzählt hast, Käthe. Und bleib so ein optimistischer Mensch und genieße die schöne Welt. Danke. Alles Gute. Dankeschön gleichfalls. Dankeschön. Und alles Gute für dich. Ich habe mich sehr gefreut. Danke sehr. Tschüss. Bitte. Tschüss. So, weiter in unserem Thema. Dieses Familienfest vergesse ich nie mit der Silvi. Und Silvi ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Silvi. Hallo. Ja, grüße dich. Hallo. Silvi, um welches Familienfest handelt es sich bei dir? Ja, Das ist leider nicht so ein angenehmes Thema wie bei meiner Vorgängerin eben. Bei mir ist es mein 4. Geburtstag und an dem Tag hat mein Vater mich das erste Mal, also meines Wissens, das erste Mal missbraucht. Und seitdem finde ich, also für mich ist es auch kein Fest und schon gar nicht ein Familienfest, sondern einfach nur abscheulich Geburtstag. Wie hast du diesen 4. Geburtstag in Erinnerung? Also hat er mir früh morgens vorm Kindergarten einen Vibrator geschenkt hat. Da wusste ich allerdings nicht, also als 4-jähriges Kind weiß man nicht, was das ist. Ach, er hatte dir einen Vibrator geschenkt? Ja. Mhm. Ich habe dann halt auch gefragt, was es ist. Und er hat gesagt, er zeigt mir das am Abend. Ich darf es aber niemandem sagen. Es ist auch was ganz Tolles. Und warst du denn alleine bei deinem Vater? War keine Mutter da? Also meine Mutter war die Kinder in der Situation anwesend. Die war nicht anwesend, aber ja, okay. Und ist heute nicht, ich kann es wirklich nicht sagen, weil sie da schon was mitbekommen hat. Ja. Also möchte ich jetzt auch nicht uns wieder eine kleine Bitte, die Leitung fluppt immer so weg. Geh mal, wenn es dir möglich ist, relativ nah ans Fenster. Dann haben wir vielleicht eine bessere Verbindung, dass ich dich besser verstehen kann. Ja, ich probier's. Ja. Also die Mutter, meinst du, hat das nicht mitbekommen und die war in dem Moment nicht anwesend, als er dir das geschenkt hat? Richtig. So, dann ist er weggegangen und hat gesagt, ich zeige dir heute Abend, was das ist. Ja. Und was ist dann passiert am Abend? Ja, dann war halt nachmittags ganz normal die Oma, Opa, Tanten alle da und darüber habe ich dann auch irgendwie vergessen. Wahrscheinlich war es ein Schutz, der damals unbewusst schon funktioniert hat. Jedenfalls hat er mir dann am Abend sich selber in Erinnerung gebracht und hat gesagt, er hat dieses Geschenk für mich aufgehoben und er will mir doch jetzt zeigen, wie das geht und er bringt mich ins Bett. Und er zeigt mir es dort. Naja, und dann hat er es mir halt gezeigt. Also er hat versucht, es also zu benutzen und es hat dann aber nicht so geklappt, wie er das wollte und dann... Das heißt, er hat versucht, dem kleinen Mädchen diesen Vibrator einzuführen? Ja. Und das hat dir da wahrscheinlich wehgetan, war dir unangenehm, oder? Das hat sehr wehgetan, ja. Und ich weiß auch, dass ich ganz doll geweint habe und dass ich mich gefragt habe, also ich habe mir dann so gesagt, meinem Kindlichen, dass es überhaupt kein tolles Geschenk ist und dass er mich angelogen hat, dass das was Tolles ist und dass es Spaß macht und man damit tolle Sachen machen kann. Und dann. Aber als du da geweint hast, das musst du deine Mutter mitbekommen haben. Also wie gesagt, ich möchte ihr nicht irgendwas unterstellen, was sie zu damaliger Zeit nur mitbekommen hat und nicht mitbekommen hat. Ich weiß, später hat es auf alle Fälle mitbekommen, was da gelaufen ist. So. Ich bin ja dann 14 Jahre lang missbraucht worden von meinem Vater und auch verkauft worden an andere Männer. Moment. 14 Jahre? 14 Jahre, ja. Mit 18 bin ich dann ausgezogen, also weggelaufen. Also deine ganze Kindheit und Jugend bist du von deinem Vater, dein Vater hat mit dir geschlafen? Ja. Und dein Vater... Und dein Vater hat dich verkauft? Ja, genau. Also es war so ein richtiger Ring, so ein richtiger Sexring und auch verkauft. Also meine Mutter hat er auch verkauft, aber zu irgendeinem Zeitpunkt ist meine Mutter dann auch Täterin geworden. Warum? Also kann man jetzt natürlich drüber philosophieren, aber das habe ich mir abgewöhnt. Das ist ja erschütternd, was du da erzählst. Du hast dich wahrscheinlich schon so extrem viel damit auseinandergesetzt, dass du das jetzt mal so schnell dahin erzählst. Jetzt für mich. Kann ich nicht, ich zittere jetzt hier gerade vor mich hin. Auch. Klingt es so, aber ich zitter schon ganz doll. Ich bin aber auch schon lange in Behandlung und so diese harmlos, also für mich das Runterrattern von diesen Ecktaten, da musste ich mich dran gewöhnen. Ich musste so oft vor Polizei und Staatsanwalt und Selbstwürdigkeitsgutachten und so erzählen, dass. Jetzt bist du 29, mit 18 bist du da raus. Wie bist du geflohen oder was hast du? Ja. Du bist geflohen. Also meine Mutter ist mit meinem Bruder und mir vorher selbst ins Frauenschutzhaus geflohen, ist aber nach einer Woche zurück aus Erpressungen heraus. Also mein Vater hat sie erpresst, hat mich dann auch erpresst, weil ich war ja schon 18, ich hätte rein theoretisch auch in diesem Frauenhaus bleiben können. Hat dann aber gesagt, wenn ich nicht mitkomme, wird er meinen Bruder und meine Mutter umbringen. Und damit war ich erpressbar und die ganze Zeit davor gewesen. Und bin dann nochmal mit zurück und habe dann aber so gemerkt, dass irgendwie mein Vater droht völlig auszuticken, weil er halt Angst bekommen hat, dass ich in die Richtung gedacht habe, da zu bleiben. Das hat ihm Angst gemacht. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, also wenn ich jetzt nicht gehe, bringt er mich um. Und dann bist du gegangen, alleine, ohne Mutter? Ja, ganz alleine. Meine Lehrerin hat das dann mitbekommen, über Freunde haben die dann meine ehemalige Lehrerin informiert. Und die hat mich dann in einer Nacht- und Nebelaktion da abgeholt und hat mich in ein anderes Frauenschutzhaus gebracht. Unglaublich, was es für Schicksale, was es für Lebensläufe gibt, was es für Kindheiten gibt. Wann hast du ihn dann relativ schnell angezeigt oder musstest du erstmal für dich stabil werden? Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe ihn angezeigt 2002. Da warst du wie alt? Jetzt bin ich 2006, bin ich 29. Ach Gott, ich kann gar nicht rechnen, wenn ich so aufgeregt bin. Ja. Wie ist das denn? Ja, halt 25. Zu was ist er verurteilt worden? Zu gar nichts, das ist eingestellt worden. Dadurch, dass ich damals schon, also ich war krank, war und bin psychisch doll krank. Mhm. Und also die Staatsanwaltschaft und auch der Glaubwürdigkeitsgutachter bescheinigen alle, dass es stimmt. Mhm. Aber ich bin aufgrund meiner Krankheit nicht zeugentauglich. Und da ich die einzige Belastungszeugin bin, meine Mutter die Aussage verweigert, mein Bruder aus irgendwelchen Gründen nicht verhört worden ist, bin nur ich da und... Das heißt, dieser Mann ist frei? Ja. Dieser Mann kann sein Unwesen weitertreiben mit irgendwelchen anderen Menschen? Ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht. Unfassbar. Unfassbar. Verfahren eingestellt, Klappe zu, vom Tisch die ganze Angelegenheit. Wieso verweigert deine Mutter die Aussage, wenn die offensichtlich auch extrem gelitten hat unter ihm? Sie ist auch Täterin und ich denke mal, sie hat einfach Angst und sie ist noch immer mit ihm zusammen und ich weiß nicht, was er sie erpresst. Mhm. Ja, sie ist natürlich Täterin, natürlich. Sie trägt eine hohe Verantwortung und Schuld. Was ist mit dem Bruder? Ist ja auch verkauft worden? Ist mit dem auch? Also wir sind beide auch schwer, also auf schwerste Art misshandelt worden. Misshandelt worden? Ja. Also gewalttätig durch Schläge und... Ja. Mhm. Ich mehr als er, aber auch er hat durch dich gelitten. Mhm. Aber aus irgendeinem nicht nachvollziehen kann, denn auch meine Anwälte nicht nachvollziehen kann und keiner richtig nachvollziehen kann, nicht verhört worden. Hm. Unglaublich, wie man sich das vorstellt, dass in unserem Rechtssystem dann solche Täter, die so eine Schuld auf sich geladen haben, irgendwie durch die Netze flutschen können und weiter rumlaufen. Kann das wirklich einen Weg bringen? Hm. Hallo? Ja, die Leitung ist leider sehr schlecht, Silvi. Wie geht es dir denn heute? Ich meine, das Ganze ist ja nur alles nicht so lange her. Also ich bin in ständiger Therapie, bin oft in Traumaspezialkliniken und es rutschen immer noch Erinnerungen nach, die meine Seele verdrängt hat. Mhm. Und ja, jetzt ist die Leitung, glaube ich, völlig weg. Ich höre sie noch. Also du bist ständig in Therapie und es kommt immer wieder was Neues hoch, das hatte ich gerade noch verstanden. Ja, also das ist so, also ich denke, ich kann... Silber, wir müssen das Gespräch mal abbrechen, weil irgendwie es funktioniert nicht mehr, ich kann dich gar nicht mehr verstehen. Ja. Ich biete dir aber sehr gern einen Rückruf von meiner Psychologin an, möchtest du das? Ja... Okay, du kannst ja gleich noch das auch abbrechen, wenn du möchtest. Ich biete es ja an, die Simone kann ich ja mal kurz anrufen, damit das jetzt nicht so abrupt hier zu Ende geht, aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Ja. Ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du mich angerufen hast und mir das erzählt hast und kann sehr gut nachvollziehen, oder erahne das, nein, nachvollziehen kann das keiner, der es nicht mitgemacht hat. Erahne, was du mit einem Familienfest verbindest, wenn das der Beginn dieses unfassbaren Unglücks war. Was geht denn? Für mich ist an meinem 4. Geburtstag mein Leben geendet. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Da war mein Leben zu Ende. Seitdem lebe ich nicht mehr. Ich überlebe irgendwie, aber leben tue ich nicht mehr. Hm. Dennoch wünsche ich jetzt für die Phase, in der du dich jetzt befindest, nämlich der Genesungsphase, sage ich mal, der Therapiephase, alles Gute und ganz viel Kraft. Und wir rufen dich jetzt nochmal an. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke, tschüss. Dieses Familienfest vergesse ich nie. Das ist unser Thema. Und genau zu dem Thema hat auch die Elke angerufen. Und Elke ist 66 Jahre. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Elke. Ja, Domian, als das mit dem Brückensprung war, ist mir nach Jahrzehnten etwas eingefallen. Mhm. Wieder also ins Gedächtnis gerufen worden. Und zwar habe ich mit Freunden meinen 21. Geburtstag gefeiert. Das war ja damals noch die Volljährigkeit. Ja, genau. Mhm. Und ein Freund hat mitgefeiert. Mhm. Und wir waren so 10, 12 Personen, also im Freundeskreis und Festen. Mhm. Und wir waren in einem Lokal, alle ein bisschen gebechert. Mhm. Und auf einmal sagte der Freund, wenn es 12 Uhr ist, werde ich mich erschießen. Ja, und wir haben alle gelacht, wir haben gesagt, das gibt's doch nicht, ne? Ist ein Spaß, ist ein Gag. Ja, wir haben gesagt, es wäre ein Gag. Mhm. Und dann, ja, und es wurde 12 Uhr und er zog eine Pistole aus der Tasche, aus der Hosentasche und ging nach draußen und also vor das Lokal und setzte die Pistole und wir haben immer noch erstaunt geguckt, das ging alles so schnell. Seid ihr hinter- immer noch nicht geglaubt. Seid ihr hinterhergegangen? Wir sind hinterhergelaufen, ja. Und er hinter ihm. Er ging jetzt vor und wir alle hinterher. Mhm. Und er setzte sich die Pistole an und er schoss sich. Vor euren Augen? Vor unseren Augen. In den Kopf? Furchtbar. In den Kopf? Ja, in den Kopf, ja. War auch sofort tot. Also und jetzt kam das Bild auf einmal wieder nach, man kann sagen, nach Jahrzehnten wieder hoch. Nach Jahrzehnten kam es hier hoch. Dein 21. Geburtstag. Ja. Es schießt sich dieser Junge. Wie alt war der? Der feierte seinen Geburtstag ach, auch. Ach so, der feierte seinen Geburtstag. Der Bruder war wohl auch 21 geworden. Ach so. Die feierten gemeinsam. Ich verstehe. Wir haben verstehe. Das immer so gemacht, weil es dann preiswerter war und so. Mhm, ne? Mhm. Da haben wir das immer so gemacht. Ja. Gott, da muss doch die, wie viele Leute, wie viele junge Leute wart ihr? Ja, so 10, 12, ich weiß nicht. Also es war so eine feste Clique. Aber da musst ihr müsst doch dann wie gelähmt vor Schock gewesen sein. Also ja, ich weiß nur, dass ich unheimlich, also ich jetzt, furchtbar, ich mochte ihn sehr gerne, also als Freund. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich furchtbar geschrien habe. Mhm. Kannst du dich erinnern, was dann weiter geschah? Domian, du wirst es nicht glauben, ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaub's dir. Ich glaube, dass das Gehirn sowas wegschaltet. Ja. Ich weiß nicht, ob wir zurückgegangen sind, ob der Wirt gekommen ist, was die Freunde gemacht haben. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr habt im Freundeskreis sicher die Wochen, Tage und Monate danach sehr oft darüber gesprochen. Ja. Gibt es einen Anhaltspunkt, warum er das gemacht hat? Also er hatte ja keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte schon seit Jahren einen festen Freund, war auch verlobt. Mhm. Und man gab mir indirekt in diesem Kreis die Schuld, weil er sehr verliebt in mich war. Ach so. Und wenn das Gespräch auf ihn kam, die gingen auch jedes Jahr zum Grab. Mhm. Und ich legte dann immer eine gelbe Rose, liebte er, legte man immer Blumen hin. Mhm. Also ja, vielleicht 5-6 Jahre, wo alles dann verstreute sich. Dann wurde geheiratet, wie das so ist. Mhm. Ne? Mhm. Und es verstreute sich, dann ging man dann da nicht mehr hin. Mhm. Und immer wieder kam das Gespräch darauf, ja, indirekt, bist du ja, ne, es war schlimm. Das war wirklich sehr schlimm, weil natürlich trägst du keine Schuld, wenn er unglücklich in dich verliebt ist. Nee, das ist mir klar. Aber dass die Leute dann, so sind die Leute, ne? Dass sie dann sagen, du bist schuld. Oder du hast damit was zu tun. Ja, man sucht ja auch einen Schuldigen, weil man damit nicht fertig wird. Er hat, aber da ist nie mal ein Abschiedsbrief aufgetaucht. Nein. Gar nichts. Er war, ich habe es euren Mitarbeitern schon erzählt, er war Trompeter. Ja. Und wir hatten so eine kleine private Band, wo ich gesungen habe. Ja. Also mit Jazz. Ja. War ja damals üblich. Und ich habe das alles gemerkt. Na, er war ein Melancholiker. Mhm. Ich würde heute sagen, er war immer etwas depressiv, in sich gekehrt. Und ich frage mich ja jetzt, habe ich mich schon wieder gefragt, warum eigentlich? Mhm. Aber es ist ja schon ein bisschen absonderlich, er hat das Ganze ja inszeniert. Er hat es regelrecht inszeniert. Ja, er wollte eine Bühne haben, auf der er das macht. Ja. Und er hat Gott sei Dank nicht noch einen schuldigen Spruch an dich Nein. Er hat mich auch nicht angeguckt oder so. Mhm. Er stand mit dem Rücken zu mir, also zu uns. Was war das für eine Waffe? So eine kleine? Eine Pistole, weiß ich nicht mehr. Es war eine Pistole von seinem Vater, der ja Bahnpolizist war. Ach so, daher hatte er... Die hatte er entwendet. So. Und du sagst, er war sofort tot. Er war sofort tot. Mhm. Also ich glaube es. Also weißt du, Domian, ich weiß es nicht. Nee, ja, er wird wohl sofort tot gewesen sein. Ich sehe ihn noch da liegen, ich sehe das Blut noch. Mhm. Also jetzt, wenn ich davon spreche, das Blutgerinnsel und... Das sind wirklich. Ich weiß, dass ich geschrien habe, wie. Wahrscheinlich alle. Aber das ist so. Ich weiß nur das jetzt von mir. Mhm. Ich kann mich nicht an die Gesichter mehr erinnern. Mhm. Ich kann mich wohl jetzt an die Freunde erinnern, ne? Mhm. Aber an die Gesichter so, wie die im Moment. Das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich unheimlich geschrien habe. Mhm. Das weiß ich. Schlimme Sache. Schlimme Sache, die du auch nie vergessen wirst. Nein, aber man schiebt es doch, weil man selbst eine Familie hat, weil auch Enkelkind und alles. Man schiebt das ja doch irgendwie weg. Und eben, als es mit dem Brückensprung kam, da ich auch ein bisschen schlaflos bin, bedingt durch das Alter. Ja. Und als es mit dem Brückensprung da kam, da fiel es dir wieder ein. Mit diesem Selbstmord. Mhm. Da kam das wie ein Blitz. Mhm. Aber weißt du, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn es einem gelingt, solche Sachen wegzuschieben. Was soll man sich da immer und Jahre und Jahre und Jahre mit auseinandersetzen? Das bringt ja sowieso nichts. Nee, das ist wie ein anderer Tod, ne? Genau. Der irgendwie so, ist immer weiter weg. Mhm. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte allerdings auch, ich war schon verheiratet mittlerweile und hatte Kinder und bekam plötzlich psychische Schwierigkeiten. Mhm. Und hab dann auch eine Therapie angefangen. Mhm. Ich bekam also Angstzustände und so Verlassensängste. Mhm. Und ich habe das also in der Therapie besprochen, auch immer wieder. Ja, ja. Und weil ich ein lebenslustiger Mensch eigentlich bin, ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde. Ja. Und also die Ärzte sagten, also die Psychologen sagten, es könnten diese Ängste daherkommen von dieser Sache, die ich ja nie bearbeitet habe. Vielleicht, vielleicht, ja. Na? Liebe Elke, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Wenn auch nur übers Telefon. Ja. Vielen Dank. Ja, das ist, was jeder sagt. Deine Sendung ist super. Ich gucke sie wirklich jeden Abend, da ich nie vor 3 Uhr schlafe. Ja, ich danke dir auch sehr herzlich für das Kompliment. Es freut mich wirklich sehr. Und ich wünsche euch noch was. Ne? Dankeschön, Elke. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt kommt der erste Mann heute. Der erste Mann zu unserem Thema, dieses Familienfest vergesse ich nie, nämlich der Andreas. Andreas ist 42. Nee, wir hatten noch keinen Mann. Nee. Andreas, genau. Hallo, grüße dich. Hallo, grüße dich auch. Ja, 42 Jahre alt. Ja. Und du hast auch eine bestimmte Erinnerung an ein Familienfest. Ja, also ich habe vor am 23., in der Nacht zum 23. auf 24. April ist mein Sohn beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Was einer In diesem Jahr, Julian, ja. Er ist 17 Jahre alt gewesen. Ja. War 130 Tage lang aus dem Gefängnis entlassen worden, weil er Schule geschwänzt hat, Drogen genommen hat, etc. Und unser Richter hier ist halt verständlicherweise ziemlich streng und hat gesagt, also du machst deinen Schulabschluss, kommst raus. Und naja, nachdem man ihn aus dem Fängen der Justiz entlassen hat, fing er halt wieder mit den gleichen Sachen an wie vorher. Hat, obwohl wir den Wohnsitz gewechselt haben, ich habe mit meiner neuen Lebensgefährtin ein neues Kind. Wir haben insgesamt hatte 8 Geschwister, und zwar 4 Stiefgeschwister, ein Halbbruder und 3 leibliche Geschwister. Ja. Und du heißt ja das Thema, dieses Familienfest vergesse ich nie. Ja, pass auf, wir waren ja jetzt nun, die Beerdigung war am 2. Am 2. Und Mai. Am 2. Mai und da haben sich nun alle diese Menschen und alle seine Freunde getroffen und es war eine nicht-christliche Beerdigung. Es war eine Beerdigung mit seiner gewünschten Musik, weil er hat 4 Wochen vorher Sachen geäußert, also wenn ich sterbe, dann möchte ich gerne nur die besten Sterbenjungen von den Onkels hören und andere Sachen, er war jetzt kein Rechter oder so, im Gegenteil, er war ein Streitschlichter, er war ein absolut liebes Kerlchen. Meinst du, dass er irgendwie eine Ahnung hatte, dass er sterben wird? Warum hat er das gesagt? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Es war doch ein Unglücksfall, durch den Unglücksfall, er ist in ein Auto reingestiegen, es war hier, die hatten sich besoffen, er wollte hier gab es eine Schlägerei zwischen meinem Stiefsohn und demjenigen, der den Unfall verursacht hat, ich möchte ihn jetzt nicht beim Namen nennen, wir haben ihn daraufhin rausgeschickt, wir wollten dem Kerl am nächsten Tag Hausverbot verteilen, was er schon mal bekommen hatte und weil er hier mit Streichhölzern rumgeschnipst hat. Also dein Sohn ist in dieses Auto eingestiegen? Mein Sohn hat ihm gesagt, ich pass auf, ich bringe den nach Hause, ich nehme noch Luna mit, ich nehme unseren Hund mit, bringe ihn nach Hause, damit hier nichts passiert und komme danach nach Hause, Papa, ich komme gleich wieder. Wie ist das Unglück dann passiert, genau? Die Polizei hat ihn 10 Minuten vorher noch gesehen, auf der Straße, in Degenborn, das ist Straße nach Holzminden, zwischen Eschafhausen und Holzminden und hat ihn halt noch gesehen und war auf dem Weg nach Hause. Und der junge Mann hat zu Hause im Alkohol und im Frust, vielleicht auch, weil er den Kampf hier zu Hause unterlegen war und als Schuldiger da stand, hat öfters schon diese Scheiße gebaut, hat halt das Auto seiner Eltern geklaut. Sag mal, wie der Unfall passiert ist jetzt. Ja, und dann ist mein Sohn damit wo eingestiegen, ob er nun wollte, dass er nach Hause fährt oder sonst was. Auf jeden Fall ist er damit eingestiegen und ist mit 96 km/h in Lobach an einer Mauer zerschellt. Und zwar genau auf der rechten Seite. Mein Sohn wurde zerrissen, dem wurde der Arm abgerissen, die Beine zertrümmert, Genickbruch und Gesichtshälfte zerstört. Und jetzt muss ich mal fragen, weil das gerade ein bisschen verwirrend war. Ist dein Sohn gefahren oder ist der andere nein, gefahren? Nein, mein Sohn ist nicht gefahren. Der andere ist gefahren? Nein, der andere ist gefahren. Mhm. Ja, glaubst du, dass der das extra gemacht hat? Er hat öfters so etwas geäußert. Er hat zum Beispiel hier in Frust Spiegel zertreten von Autos, dieser andere Kerl. Mhm. Oder hat, wenn er Frust mit einer Freundin hatte, hat er Autos demoliert. Und ist der andere denn auch ums Leben gekommen? Nein, im Gegenteil, der hat einen Armbruch und lächelt uns an und veräußert, der geht wieder zur Schule und ist ja, weil meine ganzen anderen Kinder hier auch zur Schule gehen, die kriegen dann nur so Sprüche zu hören, von wegen hat auch selber Schuld, der Kerl und so. Ne? Jetzt wolltest du eigentlich von der Beerdigung was erzählen. Ja, wie gesagt, die Beerdigung war sehr, sehr ergreifend. Wir sind halt, wie gesagt, dort alle, die Familien, die zerrissen und waren Streitschlichter. Und Jörn hat etwas geschafft, was vorher nicht möglich gewesen war. Diese ganzen Familien und ganzen Fäden, das heißt, ich bin mit der Frau zusammen, mit der diese Beerdigung, war das ein versöhnliches Treffen. Richtig. Und du führst es darauf zurück, dass dein Sohn letztendlich dafür die Weichen zu Lebzeiten gestellt hat. Richtig. Dass die Leute alle versöhnlich zusammenkamen. Er hat einen riesen Schmetterling auf seinen Sarg bekommen. Das heißt, trotz in all dem Unglück und all dem Schmerz gab es da eine friedliche Zusammenkunft der Bekannten und der Familie. Richtig, unter 1000 Tränen zwar und es wurden sehr, sehr, sagen wir mal so, Musik gespielt, die man normalerweise nicht spielt. Wolfsheim, es geht kein Weg zurück Bösen Onkels, nur die Besten sterben jung Goethes Erben, Glasgarten und Tuba Bells von Mike Oldfield etc. Ne? Und war der und alle haben dann mit ihrem Edding auf dem Sarg unterschrieben, was manche Christlichen, die anders, also ältere Leute, die daran beteiligt waren, ein bisschen pietätslos fanden. Naja. Aber es war halt eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, war der Fahrer, der den Unfall verursacht hat, der also letztendlich die Schuld trägt, war der auch bei der Beerdigung? Nein. Der war alkoholisiert und unter Drogen, ne? Während der Zeit und auf den kommt jetzt auch ein Strafverfahren zu. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Mein Sohn, wir haben uns geliebt, abgöttisch. Abgöttisch, weil er ist bei mir geblieben nach der Scheidung, als meine Frau mich verlassen hat. Ja. Und mit den drei anderen Kindern, sie hat zu Recht, ich hatte damals selber Drogenprobleme etc. Ja. Und sie hat mich zu Recht verlassen, weil ich wirklich damals eigentlich kein Mensch war, mit dem man hätte, muss ich eine gute Beziehung hätte haben können. Und er hat immer gesagt, Papa, ich halte trotzdem zu dir. Das heißt also, dass du quasi auch noch unter dem Trauerschock stehst. Das ist ja alles noch ganz frisch. Vor allem das Schlimmste war, vor 9 Jahren hat meine Mutter Selbstmord gemacht. Die war bei der Lufthansa in Hannover und hat mit 50 Jahren sich das Leben genommen. Das ging der ganzen Sache noch voraus und das hat der ganzen Sache so meiner Psyche jetzt oben noch so den Haken oben drauf gesetzt. Lieber Andreas, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Du hörst wahrscheinlich die Musik auch im Hintergrund. Ich möchte vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Okay. Bist du einverstanden? Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Okay. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke dir, Domian. Tschüss, Andreas. Ciao. So, ihr Lieben, das war unser Thema, dieses Familienfest vergesse ich nie. In der Technik war Matthias Neef. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ab 0 Uhr ist unsere kostenfreie Telefonnummer geschaltet. Ihr könnt mailen die ganze Nacht. Morgen wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.